Auf dem Heimweg von meinem üblichen Mittwochabend-Poker machten Wolly Shane und ich noch am Bahnhof Halt. Ich schaue mich mal im Wartesaal um. Der 2.11 Uhr war eingefahren, der die Stadt ins Bett bringt, wie wir zu sagen pflegen. Und kaum war der Bursche aus dem Raucherabteil gestiegen, erkannte ich ihn auch schon. Sein Gesicht, die blassen Augen mit ihren Unterlidern, die so gerade waren, als seien sie mit dem Lineal gezogen, die auffallend stumpfe, knöcherne Nase, die tiefe Spalte in seinem Kinn, die leicht eingefallenen, grau getönten Wangen. All das war nicht zu verwechseln. Verzeihung, Sir. Haben Sie bitte Feuer? Der Mann war groß und schlank und sehr geschmackvoll in einen dunklen Anzug und einen langen dunklen Überzieher gekleidet. Er trug eine Melone und hatte ein kleines schwarzes Köfferchen in der Hand. Er sah einige Jahre älter aus als die 40, die er angeblich war. Wolly Shane kam gerade aus dem Wartesaal. Ich fing Wollys Blick auf und nickte zu dem Burschen mit dem schwarzen Köfferchen hinüber. Meinst du den da? Wolly musterte ihn eingehend, als er an ihm vorbeiging. Der Mann stieg gerade die Treppe zur Straße hinunter. Warte mal, Scott. Wolly kniff die Lippen zusammen und seine blauen Augen wirkten metallen und hart. Hör zu, das ist ein Doppelgänger von dem Typen. Das ist der Typ. Meinst du wirklich? Da bin ich mir nicht so sicher. Komm. Unser Mann lief auf eine der Taxen am Bordstein zu. Dann sah er die Lichter des Durwood Hotels zwei Querstraßen weiter, schüttelte den Kopf zum Taxifahrer hinüber und ging zu Fuß die Straße hinauf. Was machen wir? Wir nehmen ihn fest. Hol meinen Wagen, er steht drüben an der Ecke. Wenn du meinst. Wolly verschwand. Er brauchte sich ein paar Minuten, um den Wagen zu holen. Inzwischen arbeitete ich mich an den Mann ran. Sie sind Lester Fuhrmann, oder? Ja. Philadelphia? Ja. Ich bin Scott Anderson, Polizeichef hier. Ist dir was zugestoßen? Wem zugestoßen? Als Wolly mit meinem Wagen heranraste, stand die nackte Angst im Führer ins Gesicht. Er versuchte abzuhauen, aber ich hatte ihn schnell eingeholt. Ich drängte ihn rücklings gegen die Frontmauer von Hendersons Lagerschuppen. Er wehrte sich so gut es ging, bis Wolly aus dem Wagen gestiegen war. Als er seine Uniform sah, hörte er sofort auf mit der Rangelei. Entschuldigung. Ich dachte, eine Sekunde lang dachte ich, Sie wären nicht von der Polizei. Es war dumm von mir. Tut mir leid. Das ist schon in Ordnung. Machen wir, dass wir hier wegkommen, ehe wir eine Menschenmenge um uns haben. Steigen Sie ein, Mr. Fuhrmann. Zwei Wagen hatten in kurzem Abstand hinter meinem Wagen gehalten. Und ich sah einen Hotelpagen und einen Mann ohne Hut vom Hotel her auf uns zukommen. Fuhrmann hob sein Köfferchen auf und stieg bereitwillig vor mir in den Wagen. Schweigend ging es einen Block weiter. Bringen Sie mich aufs Polizeipräsidium? Ja. Warum? Philadelphia? Ich glaube, ich verstehe Sie nicht. Sie verstehen aber, dass Sie in Philadelphia wegen Mordes gesucht werden, oder? Was? Das ist doch lächerlich. Mord, das ist doch... Die Polizei arbeitet zusammen, das dürfte Ihnen doch bekannt sein. Sicher, das ist mir bekannt, aber in meinem Fall... Ist das ein Irrtum? Klar, sicher doch. Aber wenn ich Ihnen versichere, Mord, das... Er legte mir eine Hand auf den Arm, das Gesicht dicht an meinem. Und statt Empörung lag so etwas wie verzweifelter Ernst in seiner Stimme. Wer hat Ihnen das eigentlich gesagt? Ich hab's mir jedenfalls nicht aus den Fingern gesogen. So, da wären wir. Kommen Sie. Halt meine Tasche. Wir führten ihn in mein Büro. George Popper, der im Vorzimmer auf einem Stuhl gedöst hatte, folgte uns nach drinnen. Ich griff zu dem Steckbrief der Trans-American Detective Agency und reichte ihn Fuhrmann. Was soll das? $1,500 für die Verhaftung und Überführung von Lester Fuhrmann, alias Lloyd Fields, alias J.D. Carpenter, gesucht wegen Mordes an Paul Frank Dunlap in Philadelphia am 26. des vorigen Monats. Das ist eine Lüge. Fuhrmann hielt den Steckbrief mit ruhigen Händen und las ihn aufmerksam durch. Er war blass im Gesicht, aber kein Muskel bewegte sich darin. Es ist eine verdammte Lüge. Sie sind doch aber Lester Fuhrmann. Ja, sicher. Und das ist Ihre Beschreibung? Ja. Und das ist auch Ihre Fotografie? Den Blick starr auf das Foto gerichtet, begann er zu zittern. Seine Lippen, seine Hände, seine Beine. Er schloss die Augen. Er presste die Lider fest zusammen. So ist richtig. Und Ihr Glückspilz teilt euch anderthalb Riesenbelohnung. Ah, Wally hat aber auch ein Glück. Das ist eine verdammte Lüge! Ein abgekartetes Spiel. Sie können mir gar nichts beweisen. Es gibt gar nichts zu beweisen. Ich habe nie jemanden umgebracht. Sie werden mir nichts anhängen können. Ich werde hier nicht... Sie werden wohl, nämlich bei uns die Nacht verbringen. Genau das werde ich nicht, mein Herr. Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Nur keine Aufregung. Bei uns vergeuden Sie Ihren Atem. Heben Sie sich den für die Polizei in Philadelphia auf. Wir haben Sie nur in deren Auftrag festgenommen. Wenn irgendetwas schiefgelaufen ist, dann dort, nicht hier. Aber es ist nicht die Polizei, es ist die Trans-American Detective... Wir übergeben Sie der Polizei. Er wollte noch etwas sagen, brach aber ab, seufzte, machte eine kleine verzweifelte Bewegung mit seinen Händen und versuchte zu lächeln. Da kann ich also im Moment nichts machen. Bis morgen früh kann keiner von uns etwas machen. Wir müssen Sie noch durchsuchen, dann werden wir Sie nicht weiter belästigen, bis die Sie holen kommen. Kommen Sie mal hier rüber. Bringen Sie Ihren Koffer mit. So, gehen Sie mal her. In seinem Köfferchen waren verschiedene Kleidungsstücke, Toilettensachen, eine 38er Automatik. In seinen Taschen fanden wir $160, ein Scheckbuch und ein paar Briefe, die zu belegen schienen, dass er im Immobilienhandel tätig war. So. Kommen Sie mit, Herzchen. Wir haben seit 3 Tagen niemanden in unserem Kittchen gehabt. Sie können es ganz für sich haben. Ist wie eine Suite im Ritz. Gute Nacht. Und vielen Dank. Wie wär's denn, wenn ihr uneigennützigen Jungs mich an ein bisschen von dem Blutgeld beteiligen würdet? Na klar. Ich vergesse die 2,5, die du mir seit Monaten schuldest. Mach's ihm so gemütlich wie möglich, George. Wenn er irgendetwas haben will, okay. Er ist wohl sehr wertvoll, ha? Und irgendein krummer Hund wäre euch kein Pfifferling wert wäre. Vielleicht soll ich ihm noch ein Kopfkissen aus meinem Bett holen. Er zielte in Richtung Spucknapf und verfehlte ihn. Für mich ist er genau wie alle anderen. Rede, was du willst, aber tu, was ich dir sage. Ich dachte, vielleicht werde ich schon morgen vergessen, dass dein Onkel County-Vorsitzender ist und dich in die Gosse zurückstoßen. Es war 4, als ich nach Hause kam. Meine Farm lag etwas außerhalb der Stadt. Und vielleicht noch eine halbe Stunde später, als ich einschlief. Das Telefon weckte mich um 5:05. Hä? Scott, du kommst am besten mal runter. Dieser Fuhrmann hat sich aufgehängt. Was? Mit seinem Gürtel an einer Fenstersprosse. Toter als tot. Bin schon unterwegs. Ruf Ben Kemsley an, ich bringe ihn mit rein. Jemand wird kein Arzt mehr helfen können, Scott. Es wird nicht schaden, wenn er einen Blick drauf wirft. Am besten sagst du auch gleich in Douglas Will beim Staatsanwalt Bescheid. Okay. Wally rief mich noch einmal an, um mir mitzuteilen, dass Ben Kemsley zu einem Notfall gerufen worden sei und dass seine Frau sich mit ihm in Verbindung setzen und ihm sagen werde, er solle auf dem Heimweg im Präsidium vorbeikommen. Als ich 15-20 Meter vor dem Red Top Diner war, kam Hack Jones mit einem Revolver in der Hand rausgerannt und fing an, auf zwei Männer in einem schwarzen Roadster zu schießen, der mir gerade entgegengekommen war. Was ist denn los, Hack? Überfall! Warten Sie auf mich! Er gab noch einen Schuss ab, der meinen Vorderreifen um kaum mehr als einen halben Zoll verfehlte und rannte zu mir herüber, wobei ihm die Schürze um die fetten Beine schlapperte. Er quetschte seine Körpermassen neben mich und wir jagten hinter dem Roadster her. Was mich fix und fertig macht, das ist, wie zum Jux gemacht haben. Kommen rein, wollen nichts weiter als Schinken und Ei und Kaffee. Dann fangen sie an, irgendwie leise rumzualbern und plötzlich richten sie wie aus Jux ihre Kanonen auf mich. Wie viel haben sie mitgenommen? Ungefähr 60, aber das ist es nicht, was mich so fuchst. Es ist, dass sie es wie aus Jux gemacht haben. Keine Sorge, wir kriegen sie. Ich möchte ihnen gerne ins Gesicht spucken, verdammt! Die Festnahme selbst machte keine Mühe, als wir sie einmal eingeholt hatten. Aber die Kerle wussten, dass sie die Staatsgrenze überquert hatten und bestanden auf regulärer Auslieferung. Und so mussten wir sie weiter nach Beddington schaffen und dort ins Gefängnis stecken, bis die notwendigen Papiere rübergeschickt werden konnten. Es war 10, ehe ich Gelegenheit hatte, im Büro anzurufen. Sag mal, Scott, was soll das alles? Was alles? Na, dieser Schnickschnack, dieses Larifari. Ich weiß nicht, was du meinst. War es denn kein Selbstmord? Sicher war es Selbstmord. Ja. Aber ich habe der Transamerican telegrafiert und die haben mich gerade vor ein paar Minuten angerufen. Sie hätten nie irgendeinen Steckbrief von Fuhrmann rausgeschickt. Wussten von keinem Mord, wegen dem er gesucht wurde. Alles, was sie von ihm wussten, ist, dass er früher mal Kunde bei ihnen war. Mir fiel nichts ein, was ich hätte sagen können. Nur, dass ich bis Mittag im Büro wäre. Was ist denn mit dir passiert? Zwei Kerle haben den Red Top Diner beraubt und ich musste bis nach Beddington hinter ihnen her. Gleitet dir die Stadt aus den Händen, ne? Sieht ganz so aus. Beim ersten Verbrechen seit 6 Monaten. Und bei diesem hier? Was ist damit? Lass uns drüber reden. Es ist reichlich verworren. Ich habe gerade eben mit der Polizei von Philadelphia gesprochen. Da ist kein Paul Dunlap ermordet worden, soweit Sie wissen. Kein unaufgeklärter Mord am 26. des letzten Monats. Was hast du aus Fuhrmann rausgekriegt, ehe du ihn sich hast aufhängen lassen? Nichts. Er hat behauptet, er wäre unschuldig. Was, und du hast ihn nicht in die Mangel genommen? Wozu? Er gab zu, dass sein Name Fuhrmann war. Die Beschreibung passt auf ihn, das Foto auch. Und die Transamerican ist normalerweise in Ordnung. Philadelphia suchte ihn, nicht ich. Klar, wenn ich gewusst hätte, dass er sich aufhängen würde. Er machte keinen labilen Eindruck? Im Gegenteil. Er hat uns noch gute Nacht gewünscht und Danke gesagt. Danke? Ja. Du hast gesagt, er wäre mal Kunde bei der Transamerican gewesen. Haben sie dir gesagt, um was es bei der Sache ging? Seine Frau hat ihn vor ein paar Jahren verlassen. Und da hat die Agentur 5 oder 6 Monate nach ihr fahnden lassen. Aber sie haben sie nie gefunden. Sie wollen heute Abend noch einen Mann herschicken, der sich die Sache mal ansehen soll. Also ich gehe jetzt was essen. Schätze, es wird Ärger geben. Das war mir klar. Den gibt's normalerweise immer, wenn einer in einer Zelle stirbt. Na, was ist aus dem dicken 1500er geworden? Was ist letzte Nacht passiert? Nichts. Er hat sich erhängt. Hast du ihn gefunden? Wally hat einen Blick reingeworfen, um zu sehen, was los ist, ehe er Feierabend gemacht hat. Du hast geschlafen. Ja, gut, ich nehme an, ich habe wohl gerade ein Nickerchen gemacht. Aber jeder tut das hin und wieder. Manchmal sogar Wally, wenn er zwischen den Runden von der Wache reinkommt. Und ich wach immer auf, wenn's Telefon klingelt oder sowas. Und angenommen, ich wäre wach gewesen. Man hört's nicht, wenn sich jemand aufhängt. Hat Dr. Kemsley gesagt, wie lange er schon tot war? Ja, er nimmt an, er hat's ungefähr um 5 getan, hat er gesagt. Willst du die Leiche ansehen? Liegt bei Fritz drüben, im Beerdigungsinstitut. Im Augenblick nicht. Du gehst am besten nach Hause und schläfst noch ein bisschen, damit dich deine Schlaflosigkeit heute Nacht nicht wach hält. Du und Wally. Ah, ihr tut mir fast genauso leid wie der arme Kerl, wo euch jetzt die ganze Knete durch die Lappen gegangen ist. Am Abend traf ein Bursche namens Rising ein, stellvertretender Leiter der Transamerican Detective Agency, Abteilung Philadelphia. Er hatte den Anwalt des Toten bei sich, einen dicken, asthmatischen Mann namens Wheelock. Nachdem sie den Leichnam identifiziert hatten, gingen wir zu einer Besprechung in mein Büro. Die Steckbriefe lagen in dicken Stapeln herum. Das ist eine hervorragende Fälschung. Papier, Aufmachung und Drucktype sind sämtlich fast genau wie die, die von meiner Agentur benutzt werden. Was war das für ein Mann, dieser Fuhrmann? Bekannt, angesehen, wohlhabend. 1938 hat er geheiratet. Ethel Bryan, wohlhabende Familie. Sie hatten ein Kind, das lebte aber nur ein paar Monate. 1941 ist Fuhrmanns Frau verschwunden und weder er noch seine Familie haben seither von ihr gehört, obwohl er ziemlich viel Geld für die Suche nach ihr ausgegeben hat. Rising zeigte mir ein Foto von ihr. Das kleine Gesichtchen einer hübschen Blondine mit labilem Mund und großen, starren Augen. Davon würde ich mir gerne einen Abzug machen lassen. Na, Sie können den da behalten. Es ist einer von denen, die wir extra haben machen lassen. Ihre Beschreibung steht auf der Rückseite. Danke. Und er hat sich nicht scheiden lassen? Nein, Sir, er war sehr verliebt in sie und nahm wohl an, der Tod des Kindes sei ihr ein bisschen aufs Gemüt geschlagen und sie wisse nicht mehr, was sie tue. Richtig, Mr. Wheelock? Davon bin ich überzeugt. Sie sagten, er habe Geld gehabt. Wie viel ungefähr und wer bekommt es nun? Ich möchte mal sagen, sein Vermögen wird sich auf etwa eine 500.000 Dollar belaufen, das in vollem Umfang seiner Frau zufällt. Beide Männer konnten mir nicht sagen, warum Fuhrmann nach Durwood gekommen war. Offenbar hatte er niemandem gesagt, wohin er wollte, hatte seinem Hauspersonal und seinen Angestellten lediglich mitgeteilt, dass er die Stadt für 1-2 Tage verlasse. Weder Rising noch Wheelock wussten, ob er irgendwelche Feinde gehabt hat. Das war alles. Und auch bei der Leichenschau am nächsten Tag kam nicht mehr heraus. Dabei musste es etwas geben, eine ganze Menge sogar. Ein Teil von diesem anderen begann sich gleich nach der Leichenschau zu zeigen. Ben Kemsley wartete auf mich, als ich aus dem Bestattungsinstitut kam. Wir gingen in mein Büro. Ich muss dir was erzählen. Er schloss die Tür, die normalerweise offen stand, und setzte sich auf eine Ecke meines Schreibtisches. Seine Stimme war gedämpft. Zwei Blutergüsse. Was denn für Blutergüsse? Eine Sekunde lang sah er mich ganz merkwürdig an. Dann legte er sich die Hand auf den Scheitel. Da waren zwei Blutergüsse. Warum hast du mir das nicht gesagt? Na, ich sag's dir ja gerade. Du warst doch nicht hier. Es ist das erste Mal, dass ich dich sehe seitdem. Und warum bist du es nicht losgeworden, als du bei der Leichenschau ausgesagt hast? Komm. Ich bin doch ein Freund von dir. Also lass doch den Quatsch. Da meinst du, mir liegt daran, dich in einer Ecke zu manövrieren, wo man sagen könnte, du hättest diesen Typ zum Selbstmord getrieben, indem du ihn zu hart in die Mangel genommen hast? Du bist ja verrückt. Wie schlimm waren denn die Beulen? Na, es hat ihn nicht umgebracht, wenn du das meinst. Mit seinem Schädel ist alles in Ordnung. Nur zwei Blutergüsse, die man erst bemerkt, wenn man seine Haare auseinanderstreicht. Es hat ihn aber trotzdem umgebracht. Du und deine Freundschaft. Blip, blip. Blip, blip. Am nächsten Morgen war ich früh im Büro und erledigte Routinekram. Es war erstaunlich ruhig, bis Fritz vom Beerdigungsinstitut Leben in die Bude brachte. Ist Gott? Ja, ich hab zwei Damen hier, die einen Blick auf diesen Burschen werfen möchten. Geht das in Ordnung? Wer sind die? Ja, kenne ich nicht, Fremde. Warum wollen Sie ihn sehen? Ja, warte mal, Scott, warte. Sie kommt an den Apparat. Ich würde ihn gerne sehen. Ja, warum möchten Sie ihn denn sehen, Madame? Tja, ich bin... Ja? Seine Frau. Als ich aus dem Gebäude rannte, lief ich Wally Shane in die Arme. Er war ein Zivil, schließlich hatte er keinen Dienst. Hallo. Hallo. Hallo. Scott. Ich wollte... Ja, gut, mal du. Bei Fritz sind zwei Damen reingekommen, als ich gerade wegging. Eine von ihnen ist Roger Rendell. Eine Puppe mit einem Strafregister lang wie dein Arm. Rendell? Scott, ich habe da ein Problem. Ja, sie gehört zu dieser Bande, weißt du, gegen die du mich vorigen Sommer in New York eingesetzt hast. Sie kennt dich? Klar, bloß meinen richtigen Namen nicht. Sie meint, ich bin ein Gangster aus Detroit. Ich meine, hat sie dich erkannt? Ich glaube, sie hat mich nicht gesehen. Jedenfalls hat sie keine Notiz von mir genommen. Und die andere kennst du nicht? Nein, das ist eine Blondine, ziemlich hübsch. Okay, bleib noch ein bisschen in der Nähe, aber unsichtbar. Kann sein, dass ich sie mitbringe. Selbstverständlich, Scott, selbstverständlich. Ich ging über die Straße ins Beerdigungsinstitut. Ethel Fuhrmann war hübscher als auf dem Foto. Ihre Begleiterin war 5 oder 6 Jahre älter als sie, ein ganzes Stück größer und sah auf eine üppige, etwas ungeschlachte Art gut aus. Beide waren in der Mode gekleidet, die noch nicht bis nach Durwood vorgedrungen war. Das ist Mrs. Crowder. Ich dachte, ihr Name ist Rendell. Was interessiert Sie das, Chef? Ich füge Ihrer kleinen Stadt doch keinen Schaden zu, oder? Nennen Sie mich nicht Chef. Für euch Großstadtpinkel bin ich doch der Dorfscheriff, oder? Gehen wir durch nach hinten? Empfindlich, Chef. Ethel Fuhrmann machte kein großes Theater um ihren Mann, als sie ihn sah. Sie starrte ihm ungefähr 3 Minuten lang ernst ins Gesicht. Dann drehte sie sich um. Danke. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen, wenn Sie bitte mit mir über die Straße kommen. Und ich würde Ihnen auch gern ein paar Fragen stellen. Wenn Mrs. Crowder... Nennen Sie sie doch Hotscher, wir sind doch unter Freunden. Klar, kommt sie auch mit. Sind Sie hier der Witzbold? Sie hackte sich bei mir ein und wir gingen in mein Büro. Ich bot ihnen Stühle an. Danke. Ehe ich mit der Fragerei anfange, möchte ich Ihnen etwas erzählen. Ja. Fuhrmann hat keinen Selbstmord begangen, er wurde ermordet. Ethel Fuhrmann riss die Augen auf. Ermordet? Ethel, wir haben Alibis. Wir waren in New York. Das können wir beweisen. Dazu werden Sie wahrscheinlich auch Gelegenheit bekommen. Was hat Sie beide denn so zufällig hier runtergeführt? Ermordet? Ja, wer hätte denn mehr Recht, herzukommen? Sie war doch schließlich seine Frau, oder? Sie hat das Recht auf einen Teil seines Vermögens. Sie hat doch wohl ein Recht, sich um ihre Interessen zu kümmern, oder? Das erinnerte mich an etwas. Ich griff zum Telefon und gab Popper die Anweisung, den Anwalt, der noch bei der Leichenschau gewesen war, durch jemanden aufhalten zu lassen, ehe er die Stadt verließ, und ihm zu sagen, dass ich ihn sprechen wolle. Okay, Chef. Und ist Wally in der Nähe? Jetzt nicht. Entschuldigung. Nein, er sagt, Sie hätten ihn angewiesen, außer Sichtweite zu bleiben. Aber wir werden ihn schon finden. Gut, sag ihm, ich möchte, dass er am Abend nach New York fährt. Und schick Mason nach Hause, damit er ein bisschen Schlaf kriegt. Er wird Wallys Nachtdienst übernehmen müssen. Okay. Ethel Fuhrmann war aus ihrer Benommenheit aufgetaucht. Sie lehnte sich vor. Mr. Anderson, glauben Sie, ich habe irgendetwas zu tun mit Lesters, mit seinem Tod? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er umgebracht wurde und dass er Ihnen so etwa eine 500.000 hinterlassen hat. Dollar? Als ich nickte, wich die Freude aus ihrem Gesicht und es wurde ernst. Okay, Chef, seien Sie jetzt kein Idiot. Die Kleine hat absolut nichts mit dem zu tun, was Ihrer Meinung nach hier passiert ist. Wir haben gestern in der Morgenzeitung von seinem Selbstmord gelesen und auch das, was merkwürdig daran wäre. Und da habe ich Sie überredet, hier runterzufahren. Mr. Anderson, ich hätte Lester nie wehtun wollen. Ich habe ihn verlassen, weil ich ihn verlassen wollte. Aber ich hätte ihm nichts angetan, weder für Geld noch für sonst etwas. Herrgott, wenn ich Geld von ihm hätte haben wollen, hätte ich nichts weiter zu tun brauchen, als ihn darum zu bitten. Er hat früher ja sogar Annoncen aufgegeben, um mir mitzuteilen, falls ich etwas bräuchte, sollte ich es ihn wissen lassen. Aber das habe ich nie getan. Ja, Sie können seinen Anwalt fragen. Jeder, der irgendwas von der Sache gewusst hat, kann Ihnen das bestätigen. Und das ist die Wahrheit, Chef. Ich habe zu ihr gesagt, sie wäre dämlich, wenn sie ihn nicht anzapft. Aber sie hat es nie gewollt. Es hat mich genug Mühe gekostet, sie zu überreden, sich ihren Anteil zu holen, jetzt, wo er tot ist und sonst niemanden hat, dem er was hinterlassen kann. Ich wollte ihm nie wehtun. Warum haben Sie ihn verlassen? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich wollte nicht mehr so leben. Ich wollte... Ich weiß nicht was. Nachdem das Baby gestorben war, habe ich es jedenfalls nicht länger ausgehalten und bin abgehauen. Aber ich wollte nichts von ihm. Und ich wollte ihm nicht wehtun. Er war immer gut zu mir. Ich war diejenige, die sich geirrt hat. Ja? Ich habe beide gefunden. Wally ist zu Hause. Ich habe es ihm ausgerichtet. Der alte Wheelock ist bereits auf dem Weg. Gut. Ich zog den gefälschten Steckbrief hervor und zeigte ihn Ethel Fuhrmann. Das ist der Grund, weshalb er ins Kitchen gekommen ist. Haben Sie das Foto schon mal gesehen? Sie wollte gerade Nein sagen. Da wechselte ihr Gesichtsausdruck von Ernst auf Angst. Oh Gott, das ist... Das kann nicht sein. Es ist ein Foto, das ich habe... Es ist eine Vergrößerung davon. Wer hat sonst noch einen Abzug davon? Niemand. Soweit ich weiß. Ich denke, niemand sonst kann noch einen haben. Sie haben Ihr Foto noch. Ja. Ich kann mich zwar nicht erinnern, dass ich es in letzter Zeit gesehen hätte. Es liegt bei ein paar alten Papieren und ähnlichen Dingen. Aber sicher, ich muss es noch haben. Tja, Mrs. Fuhrmann... Wie die Dinge so liegen, gibt es ein paar Sachen zu überprüfen und keiner von uns kann sich drum drücken. Es gibt zwei Methoden, wie wir das Ganze regeln können. Ich kann Sie hier unter Mordverdacht festhalten, bis ich die Zeit finde, mich selbst um alles zu kümmern. Oder ich kann einen meiner Männer mit Ihnen nach New York schicken. Ich bin bereit, das zu tun, wenn Sie Ihrerseits die Sache beschleunigen, indem Sie meine Mitarbeiter so weit wie möglich behilflich sind und mir versprechen, keine Tricks zu versuchen. Ich verspreche es. Wie sind Sie hergekommen? Ich bin gefahren. Das da drüben ist mein Wagen. Der große Grüne auf der anderen Straßenseite. Wunderbar. Dann kann mein Mitarbeiter ja mit Ihnen fahren. Aber keine krummen Touren. Eine Ausdrucksweise haben Sie. Wheelock ist da. Schick ihn rein. Gut. Tennyson. Das Asthma würgte den Anwalt, als er Ethel Fuhrmann sah. Ist das wirklich Mrs. Fuhrmann? Ja, aber wie... Wunderbar. Warten Sie hier, Mr. Wheelock. Ich bin gleich wieder da. Was soll das denn? Ich trieb die beiden Frauen aus dem Zimmer und hinüber zu ihrem grünen Automobil. Immer geradeaus bis ans Ende der Straße und dann nach zwei Querstraßen links. Ach, und wen oder was finden wir da? Shane. Hm? Den Mann, der mit Ihnen nach New York fährt. Mrs. Dober, Wallys Zimmerwirtin, öffnete uns die Tür. Während wir die Treppe hinaufgingen, starrte sie mit kindischer Neugier meine Begleiterinnen an. Wer ist da? Scott. Komm rein. Harry? Du? Ethel Fuhrmann stieß abermals ihr Harry hervor und trat automatisch einen Schritt zurück. Harry! Oh, Harry! Wally hatte eine Hand auf seinem Rücken, aber ich hatte meine Pistole bereits gezückt. Schätze, du hast gewonnen. Das schätze ich auch. Das kann doch nicht wahr sein. Du Gemeiner! Ethel, ich glaube, wir haben hier nichts mehr verloren. Ja, Roger, das war's dann. Mrs. Fuhrmann, auf Wiedersehen und vielen Dank für Ihre Hilfe. Oh, Harry, ich hätte niemals gedacht, dass du so ein Schuft so... Ich sah zu, dass die beiden Frauen sich in ihr grünes Auto setzten und kräftig Gas gaben. Wally Shane hatte mit dem Treppengeländer an seinen Handschellen auf mich gewartet. Ich brachte ihn ins Präsidium. Scott, ich bin ein Trottel. Ich wusste, es war alles verloren, als ich die beiden Frauen bei Fritz reingehen sah. Als ich ausgerechnet dir in die Arme laufen musste, da hatte ich Angst. Du würdest mich mit rübernehmen. Tu mir einen Gefallen, setz dich. Also musste ich dir erzählen, einer von ihnen würde mich kennen, weil ich mir dachte, so würdest du mir meine falsche Identität jedenfalls noch für eine kleine Weile lassen. Lange genug für mich, um aus der Stadt zu verschwinden. Und dann hattest du nicht den Grips, dich sofort davon zu machen. Ja, das wollte ich. Ich war gerade zu Hause, um ein paar Sachen zusammenzuraffen, ehe ich verdufte. Da erwischt mich dieser Anruf vom Popper und ich falle drauf rein. Ich denke, du hast die Sache noch nicht spitz gekriegt und wirst mich wieder in meiner Rolle als Detroiter Gangster nach New York schicken. Und dann sollte ich dich bewundern, was für tolle Informationen du den Leuten aus dem Kreuz leiern kannst. Ich dachte, ich sitze hoch und trocken. Tja, hast mich reingelegt, mein Lieber. Oder nicht? Sag mal, du bist doch nicht zufällig drauf gestoßen, oder? Nein. Fuhrmann musste von einem Polizisten ermordet worden sein. Das Wahrscheinlichste war, dass ein Polizist, der sich auskennt, einen Steckbrief so gut fälschen konnte. Wer hat ihn für dich gedruckt? Ich ziehe keinen mit rein, Scott. Der Drucker ist bloß ein kleiner Ganove, der etwas Kohle brauchte. Gut, nur ein Polizist, einer von meinen Beamten, konnte in Fuhrmanns Zelle gehen, ihm eins über den Kopf ziehen und ihn aufknüpfen. Die Blutergüsse waren übrigens zu sehen. Ja, aber ich hatte doch den Totschläger in ein Handtuch. Es hat nicht gereicht. Ja, ich habe eine Menge Fehler gemacht zu haben. Und was hast du noch kombiniert? Nicht mehr viel. Als du mir erzählt hast, dass du die Randall kennst, da hatte ich's. Nur dachte ich, du arbeitest mit ihnen zusammen. Was hat dich denn bloß in die Sache reingerissen? Tja, was bringt die meisten in die Bredouille? Wally Shane zog ein mürrisches Gesicht. Die Gier nach schnellem Geld. Ich bin in New York, verstehst du? Arbeite für dich an dieser Dötten-Geschichte, freunde mich mit Spielern und Geschäftemachern an und gelte als einer von denen. Und ich komme zu der Einsicht, dass meine Arbeit genauso viel Krebs benötigt wie die von diesen Leuten und auch so hart und gefährlich ist. Bloß verdienen sie das große Geld und ich arbeite für ein Appel und ein Ei. Sowas macht einen fix und fertig. Und dann lernst du Ethel Fuhrmann kennen. So ist es. Sie verknallt sich in dich. Ich mochte sie. Alles war bestens. Aber eines Nachts erzählte sie von ihrem Mann und wie verrückt er nach ihr ist, dass er sie noch immer zu finden versucht. Und ich fang an zu überlegen und ich denke, sie ist verrückt genug nach mir, um mich zu heiraten. Seine Miene verdunkelte sich. Dann entstellte ein falsches Grinsen sein Gesicht. Ich glaube auch jetzt noch, dass sie mich heiraten würde, wenn sie nicht wüsste, dass ich ihn getötet habe. Sich von ihm scheiden zu lassen, das brachte nichts, weil die Möglichkeit bestand, dass sie dann kein Geld von ihm bekam. Und günstigstenfalls wäre es sowieso nur ein Teil. Also fing ich an, darüber nachzudenken, wie es wäre, wenn er stürbe und ihr alles hinterließe. Wally war plötzlich wieder ganz Polizist und protokollierte seine Aussage fast routinemäßig. Ich fuhr an ein paar Nachmittagen runter nach Philadelphia und nahm ihn unter die Lupe. Alles sah sehr gut aus. Er hatte nicht mal jemanden, der ihm so nahe stand, dass er ihm auch nur ganz wenig von dem Zaster vermacht hätte. Und wie bist du denn vorgegangen? Ich ließ mir Zeit, die Einzelheiten auszuarbeiten. Hattest du noch Kontakt zu Ethel Fuhrmann? Ich schrieb ihr durch einen Typen in Detroit, der die Briefe aufgab. Ah, und dann? Naja, dann tat ich es. Wie? Ich verschickte diese Steckbriefe an etliche Orte, weil ich die Aufmerksamkeit nicht allzu sehr auf den hier lenken wollte. Dann rief ich Fuhrmann an und sagte ihm, wenn er am besagten Abend ins Starwood Hotel käme, würde er bis zum nächsten Morgen von Ethel hören. Und wie ich es mir gedacht hatte, Fuhrmann tappt in jeder Falle, in der Ethel als Köder sitzt. Und dann habe ich ihn gleich am Bahnhof aufgegabelt und dein Plan war im Eimer. Das war ein Glücksfall. Wenn das nicht passiert wäre, hätte ich rausfinden müssen, ob er tatsächlich in Derwood abgestiegen war. Jedenfalls, ich hätte ihn umgebracht und ziemlich bald das Saufen angefangen oder sowas. Und du hättest mich gefeuert und ich wäre abgehauen und hätte Ethel und ihre halbe Million unter meinem Detroiter Namen geheiratet. Wieder machte er seinen mürrischen Mund. Ich schätze nur, mein Verstand ist nicht so scharf, wie ich gedacht habe. Vielleicht doch. Der alte Kemsley, Bens Vater, hatte da ein Sprichwort. Zu einem scharfen Messer gehört ein zähes Steak. Wie sie nicht. Es tut mir weh, Wally, dass du das getan hast. Ich habe dich eigentlich immer gemocht. Das weiß ich. Und darauf habe ich gebaut. Wally Shane lächelte matt. Das war das Kriminalhörspiel Zwei scharfe Messer nach der gleichnamigen Story von Dashiell Hammett aus dem Amerikanischen von Benjamin Schwarz. Funkeinrichtung Klaus Schmitz. Mit Otto Sander als Polizeichef Scott Anderson, Peter Käuper als Wally Shane, Walter Renneisen als Lester Fuhrmann, Karin Pfammerter als Mrs. Fuhrmann, Judy Winter als Mrs. Randall, Klaus Beusen als Anwalt Wheelock und Günther Schramm als Ted Carroll, Staatsanwalt. Ferner wirkten mit Michael Holz in der Rolle des Polizisten George Popper, Charles Wirtz als Arzt Ben Kensley, Peter Rühring als Trans-American Detective Rising, Ernst Konarek als Bestattungsunternehmer Fritz und Kurt Wendolin als Heck Jones vom Red Top Diner. Ton und Schnitt Walter Jost und Beate Müller. Assistenz Iris Vogt. Regie Hartmut Kirste. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1993.